ist ein 300 Gramm schwerer Muskel, der unsere Organe mit Blut versorgt. Es kann gestohlen werden, erkalten und vor Schmerzen brechen. Doch wenn wir es öffnen, kann es sich erwärmen, schmelzen und schließlich wieder schneller schlagen. Das Herz ist ein Organ, das Blut durch unseren Körper pumpt. Und doch ist es so viel mehr. Haben Sie schon mal jemanden so geliebt, dass Ihnen ihm passiert.